Kaum sind die Glocken verklungen und schon beginnt der Kampf um den deutschen Arbeiter. Heute treten wir in eine zweite Phase der nationalsozialistischen Revolution ein.